sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Im linken Medienspiegel im Juni 2015 beginnen wir mit einem Artikel aus der Graswurzelrevolution. Diese hat diesen Monat ihre 400. Ausgabe herausgegeben und wir stellen hier einen Artikel vor zum Verhältnis von Polizei und Rassismus, ehe wir uns der sogenannten Seenotrettung im Mittelmeer zuwenden. Dann schauen wir zu den europäischen Kriegsplänen, die absehbar werden, an dem, was die Verteidigungsministerin der BRD so an Rüstungsprojekten vorhat. Ehe wir uns dem Streikrecht zuwenden und dem Tarifeinheitsgesetz und abschließend befassen wir uns mit TTIP, dem transatlantischen Handelsabkommen. Anarcho-pazifistische Zeitung aus Münster, die Graswurzelrevolution, erscheint diesen Monat mit ihrer 400. Ausgabe. Da gratulieren wir Ihnen natürlich sehr herzlich und wir stellen einen Artikel aus der aktuellen Ausgabe vor. Und zwar finden wir, dass der Artikel Baltimore zum Verhältnis von Polizei und Rassismus einiges sehr gut auf den Punkt bringt und deshalb wollen wir mit diesem Artikel aus der Graswurzelrevolution Nummer 400, Baltimore zum Verhältnis von Polizei und Rassismus, die Sendung beginnen. Nachdem der 25-jährige Schwarze Freddie Gray am 19. April 2015 den ihm im Polizeigewahrsam zugefügten Verletzungen erlag, kam es in den USA in den vielen Städten zu massiven Protesten. Die meisten davon blieben friedlich. In Baltimore schlug die Wut über die rassistische Polizeigewalt jedoch teilweise in Reiz und Plünderungen um. Die Bürgermeisterin der Stadt verhängte eine Ausgangssperre und den Ausnahmezustand. Über 3000 schwer bewaffnete Soldaten der Nationalgarde sollten für Ordnung sorgen. Gerade in Nord-Baltimore kommt es häufig zu tödlicher Polizeigewalt gegen Schwarze. Meistens wird diese von der Öffentlichkeit jedoch nicht bemerkt. Mehrere der auf der Trauerfeier für Freddie Gray Anwesenden haben selbst Angehörige durch rassistische Polizeigewalt verloren. Sie alle haben dieselbe Erfahrung gemacht. Es kümmert niemanden. Die massiven Proteste haben nun dazu geführt, dass geschah, was eigentlich naheliegt, aber trotzdem einzigartig ist. Die PolizistInnen, die vermutlich für Freddie Grays Tod verantwortlich sind, werden wegen Totschlags vor Gericht gestellt. Aber rassistische Polizeigewalt ist nicht nur in den USA an der Tagesordnung. Die Kampagne für die Opfer rassistischer Polizeigewalt, COP, hat allein für die Jahre 2000 bis 2014 über 150 Fälle von Polizeigewalt, hauptsächlich in Berlin, dokumentiert. Sie reichen von Schikanen und Beleidigungen über Prügel bis hin zu Tötungen. Selbstverständlich gibt diese Zahl nur einen Bruchteil der Vorfälle in Deutschland wieder. Die allermeisten Fälle bleiben schon allein wegen des problematischen Aufenthaltsstatus der Betroffenen undokumentiert. Selten, aber doch immer wieder wird in der Berichterstattung über die extremen Fälle rassistischer Polizeigewalt die Frage nach der Ursache des polizeilichen Rassismus gestellt. Auf diese Frage gibt es zwei Standardantworten. In der bürgerlichen Presse überwiegt diejenige, die versucht, Täter und Opfer umzukehren. Es wird auf die äußerst schwierigen Charaktere der Ausländer verwiesen, wie dies zum Beispiel in der Spiegel-Berichterstattung über Folter in deutschen Flüchtlingslagern der Fall war. Oder es wird mit der Behauptung, die PolizistInnen seien mit ihrer Aufgabe überfordert, Mitleid für die Täter gefordert, mit dem stets auch die Forderung nach dem weiteren Ausbau polizeilicher Institutionen mitschwingt. In der kritischeren Berichterstattung wird dagegen immer wieder der Verdacht vorgebracht, die Polizei sei schlicht ein Verein von RassistInnen und RechtsextremistInnen. Gänzlich abwegig ist dieser Verdacht angesichts der regelmäßig auf den Straßen demonstrierten Blindheit des polizeilichen rechten Auges nicht. Auch Verstrickungen wie diejenigen von NSU und Verfassungsschutz oder die eigene Polizeisektion beim deutschen Ku Klux Klan befeuern solche Argumente. Da es sich bei der Polizei aber um eine mit unzähligen Vorschriften regulierte staatliche Institution handelt, können solche Annahmen über die Persönlichkeiten ihrer Mitglieder kaum als zufriedenstellende Erklärung gelten. Vielmehr müssen die Vorschriften und damit der Zweck der Institution selbst hinterfragt werden. Kernaufgabe der Polizei ist die Bewahrung des Nationalstaats. Dessen zentrales Prinzip wiederum ist die Staatsbürgerschaft. Wer nicht die deutsche Staatsbürgerschaft oder diejenige eines Schengen-Staates besitzt, hat in Deutschland kein Aufenthaltsrecht, sondern muss sich um einen besonderen Aufenthaltstitel bemühen. Diese Bemühungen sind, wie die Aufrüstungen der EU-Außengrenzen und die zahllosen von Deutschland durchgeführten Abschiebungen zeigen, in vielen Fällen erfolglos. Die Polizei hat auch den Auftrag, diejenigen aufzuspüren, die dennoch versuchen, sich in Deutschland niederzulassen, also hauptsächlich Geflüchtete. Dieser Auftrag ist Gegenstand riesiger international koordinierter Polizeieinsätze, wie etwa der Mos Maiorum Operation im Oktober 2014, bei der 18.000 PolizistInnen Jagd auf Geflüchtete machten. Er ist aber vor allem auch Gegenstand des polizeilichen Alltags. Jeden Tag patrouillieren PolizistInnen an Bahnhöfen, Flughäfen und anderen Verkehrsknotenpunkten, um Personen zu identifizieren, die sich nicht in Deutschland aufhalten dürfen. Dabei müssen die BeamtInnen sich notwendigerweise an die äußere Erscheinung der PassantInnen halten. Da sich Deutsche des Verbrechens, nachdem diese PolizistInnen fahnden, selbst wenn sie wollten, nicht schuldig machen können, ist die verdachtsunabhängige Kontrolle ein Ausschauhalten nach Personen, die so aussehen, als wären sie keine Deutschen, also sogenanntes Racial Profiling. Der Unterschied zwischen geächteter Ausländerfeindlichkeit und geachteter Polizeiarbeit im Dienste des Aufenthaltsrechts besteht also, wie Ariane Schiffer-Nasseri feststellt, nicht in der Verdächtigung von Ausländern und auch nicht in der Anwendung von Gewalt bei dem Ziel, Ausländer außer Landes zu schaffen, sondern darin, ob die zur Gewalt gegen Ausländer bereiten Personen dazu auch amtlich autorisiert sind. Unter den Bedingungen des Nationalstaates wenden PolizistInnen also notwendigerweise rassistische Gewalt an. Und zwar nicht, weil sie überfordert sind und in den allermeisten Fällen auch nicht, weil das ihrer persönlichen Einstellung entspricht, sondern einfach, weil das ihre Aufgabe ist, nicht nur in Baltimore und auch nicht nur in Deutschland, sondern in jedem Nationalstaat. Von dem Rassismus der Polizei und der Staaten wenden wir uns dem Militarismus dieser zu. Und zwar mit ausgewiesenen Expertinnen, und zwar der Informationsstelle Militarismus aus Tübingen. Diese geben monatlich die Zeitschrift Ausdruck heraus. Und hier wollen wir mit einem Artikel die Seenotrettung als Teil des Problems, dass Menschen ihr Leben riskieren müssen, genauer beleuchten. Nach der neulichen Katastrophe mit womöglich über 900 toten MigrantInnen im Mittelmeer wird zu Recht von einer Schande für Europa, genau müsste es heißen, die Europäische Union gesprochen. Zugleich fordern vor allem linke OppositionspolitikerInnen der verschiedenen Mitgliedstaaten eine Neuauflage der italienischen Militärmission Mare Nostrum, die von Oktober 2013 bis Oktober 2014 stattfand und durch die bis zu 140.000 Menschen vor dem Ertrinken gerettet worden sein sollen. In Deutschland wurde zunächst insbesondere die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, mit der Forderung nach einer Neuauflage des Programms, das sich Mare Nostrum nennt, zitiert. Auch Gregor Gysi bezeichnete das Ende der Mission als katastrophal und absolut inhuman. Selbst das ansonsten durchaus die Interessen westlicher Sicherheitspolitik zuverlässig durchschauende Nachrichtenportal German Foreign Policy.com übernimmt die aktuell herrschende Beschreibung der italienischen Marineoperation als Seenotrettungsmission. Tatsächlich war die Grundlage für solche Fehlinterpretationen der Intention italienischer Außenpolitik bereits lange zuvor gelegt worden. Neben dem Gründer der Hilfsorganisation Cap Anamur, Rupert Neudeck, der die italienische Marine für Mare Nostrum gleich mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet sehen wollte, haben auch viele ausgewiesene KennerInnen und KritikerInnen des Migrationsregimes im Mittelmeer die Mission begrüßt. Pro Asyl etwa bezeichnete sie in einem Vergleich mit der an sie anschließenden Operation Triton der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen Frontex als Großtat und Rettungsoperation. Aktive der tendenziell radikal für die Öffnung der Grenzen eintretenden Netzwerke Afrique-Europe Interact, Welcome to Europe, Transact und der Forschungsgesellschaft Flucht und Migration hatten in der AK 596, Zeitung für linke Debatte und Praxis, die These aufgestellt, als Seenotrettungsprogramm sei Mare Nostrum für eine große Zahl von Flüchtlingen und MigrantInnen zur halben Brücke nach Europa geworden. Es sei in erster Linie die Hartnäckigkeit der sozialen Bewegungen der Migration, die dem unerbittlichen EU-Grenzregime diesen Erfolg abgerungen hat. Kurz gesagt, Widerstand von unten zwingt Europa zur Rettung. Das ist gar nicht so weit entfernt von der Argumentation Göring-Eckardts. Der ist in ihrem Interview mit dem NDR zunächst vor allem um die durch den tausendfachen Tod von Flüchtlingen und MigrantInnen auf dem Mittelmeer schwer beschädigten europäischen Identität zu gehen scheint, wenn sie eine Neuauflage der Seenotrettung durch die italienische Marine einfordert. Dabei redet sie aber nur von Flüchtlingen. Menschen, die sind auf der Flucht, häufig seit Jahren, Menschen in äußerster Not. Zwar fordert sie einen legalen Weg, wie die Menschen nach Europa kommen können, sagt aber auch, wir brauchen diese Seenotrettung und wir brauchen dann ordentliche europäische Asylverfahren. Beides passt nicht zusammen. Gäbe es für diese Menschen legale oder auch nur weniger gefährliche Wege der Einreise, müssten sie sich nicht in die Hände skrupelloser Krimineller und damit in Lebensgefahr begeben. Eine militärische Seenotrettung wäre dann gar nicht nötig. Auch die aktiven migrationspolitischer Netzwerke sprechen von einer handfesten Legitimationskrise des Migrationsregimes, welche eine zu Recht allgemeiner gefasste und nicht auf Flüchtlinge beschränkte Bewegung der Migration durch die lebensgefährliche Überfahrt übers Mittelmeer heraufbeschworen und damit eine auf Abschreckung durch vorverlagerte Präsenz ausgerichtete Militäroperation in ein Seenotrettungsprogramm transformiert hätte. Die Fraktionsvorsitzenden der Grünen wie die AktivistInnen überhöhen dabei willentlich oder unwillentlich sowohl die vermeintlich der EU zugrunde liegenden Werte als auch den Bedarf der EU wie ihres Migrationsregimes auf Legitimität. Die linken Politiker europaweit ignorieren vollständig die Interessen der italienischen Außenpolitik, neue Handlungsfelder für ihr Militär zu erschließen, flankiert durch die Operation Strade Sicure, Migrantinnen zum Spielball und Machtmittel in innereuropäischen Konflikten und eine Renationalisierung italienischer Außenpolitik zu machen und eine dauerhafte nationale Marinepräsenz und Überwachung im Mittelmeer auszubauen. Die Seenotrettung durch das Militär und das dafür notwendige Aufspielsetzen des eigenen Lebens wird damit einerseits zum Ersatz eines legalen Weges der Einreise, andererseits zum erfolgreichen Widerstand von unten stilisiert. Es dauerte dann auch kaum einen Tag nach der Katastrophe, bis auch die rechteren Parteien und die Regierungen eine Neuauflage der Seenotrettung einforderten. Parallel dazu versuchte jeder noch für sein Ressort neue Spielräume, zumindest Argumente, zu mobilisieren. Der deutsche Innenminister und frühere Verteidigungsminister Thomas de Maizière etwa forderte ein härteres Vorgehen gegen Schlepper und kündigte an, zu prüfen, wie die Erfahrungen aus der EU-Militäroperation Atalanta gegen die Piraterie am Horn von Afrika für den Kampf gegen die Schlepper mit robusten Kräften im Mittelmeer genutzt werden könnten. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier, SPD, rief seinerseits dazu auf, die Fluchtgründe an der Wurzel zu bekämpfen. Dieselben Schlussfolgerungen zog Karl Hoffmann in seinem Kommentar für den Deutschlandfunk, der nicht nur eine effiziente Meeresüberwachung vor der nordafrikanischen Küste einklagt, sondern mit der Forderung nach einer aktiveren europäischen Außenpolitik endet. Schließlich muss endlich die gemeinsame europäische Außenpolitik auf die Beine gestellt werden. Nur sie wird in der Lage sein, bei der Beseitigung jener Krisen entscheidend mitzuhelfen, die die Ursachen der jetzigen Völkerwanderung sind. Der 10-Punkte-Plan der Kommission, dem die EU-Innen- und Außenminister am Montag nach der Katastrophe grundsätzlich zustimmten, stellt dementsprechend nichts anderes dar als die erneute Instrumentalisierung der Flüchtlingskatastrophe für die Zwecke der Sicherheitspolitiker. Unter Punkt 1, mehr Seenothilfe, sollen die Mittel für die Grenzüberwachungsprojekte Triton und Poseidon erhöht und das überwachte Gebiet ausgeweitet werden. Die Ermittlungsbehörden Europol und Eurojust sowie Frontex sollen gestärkt, Asylanträge an den Grenzen schneller bearbeitet und sogenannte illegale Einwanderer schneller abgeschoben werden können. Demgegenüber befassen sich zwei Punkte eher vage mit neuen Mechanismen zur Verteilung anerkannter und zuvor geretteter Flüchtlinge. Zuletzt sollen die Zusammenarbeit mit den nordafrikanischen Staaten verbessert, Boote von Schleppern beschlagnahmt und zerstört und in wichtigen Drittstaaten Verbindungsbeamte für Immigrationsfragen eingesetzt werden, die zum Beispiel Informationen zu Flüchtlingsbewegungen sammeln. Insbesondere die letzten Punkte verstärken genau die Gründe, warum es für viele lebensgefährlich ist und sein muss, nach Europa einzureisen. Die Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transitstaaten illegalisiert bereits die Ausreise und verstellt den Weg zu legalen Einreisepapieren. Verbindungsbeamte, eine besondere deutsche Spezialität, stellen nicht nur Verstöße gegen diese Zusammenarbeit fest, sondern unterrichten auch Grenzbeamte und das Personal von Transportunternehmen darin, keine Menschen ohne gültige Papiere durchzulassen oder mitzunehmen. Dabei handelt es sich im Zusammenspiel mit den sogenannten Carrier Sanctions, Sanktionen gegen Unternehmen, die Menschen ohne entsprechende Visa mitnehmen, um den effektivsten Weg der Illegalisierung. Die nun anvisierte Beschlagnahmung und Zerstörung von sogenannten Schleuserbooten stellt dabei nur eine Exterritorialisierung einer an Südeuropas Küsten längst gängigen Praxis dar, die diese Sanktionen auf die Spitze treibt und wesentlich dazu beiträgt, MigrantInnen auf seeuntüchtige Boote ohne Besatzung zu zwingen. Ohne die genannten Maßnahmen, die ebenso wie die militärisch-aufklärungstechnische Aufrüstung des Mittelmeers stets auch von Italien aufgegriffen und forciert wurden, könnten Flüchtlinge und MigrantInnen auf sicherem und deutlich günstigerem Wege einreisen und den skrupellosen Schlepperbanden, de facto Spiegelbilder der Sicherheitspolitiker, die Aufrüstung und Illegalisierung vorantreiben, wäre die Geschäftsgrundlage entzogen. Die MigrantInnen wären dann auch nicht in die diskursiv und normativ überfrachtete und überregelte Figur des Flüchtlings gezwungen und viele würden, wenn es die Umstände zulassen, nach getaner Arbeit oder Desillusionierung bald wieder weiter oder zurückziehen, was ihnen im Asylverfahren oft verwehrt ist. Das Ergebnis wäre keine Flut, wie häufig und seit der Katastrophe wieder verstärkt durch grob irreführende Schaubilder von Migrationsrouten, die zum Beispiel westliche, legale und erwünschte Migration vollkommen ausblenden, suggeriert wird, sondern ein Austausch. Eine solche Bewegungsfreiheit wurde beispielsweise im Schengen-Raum mit der Osterweiterung für Millionen Menschen ohne die stets implizit prognostizierten negativen Folgen möglich und wird von vielen Menschen in Europa als selbstverständlich angenommen. Die Möglichkeit einer visafreien Einreise für Millionen Menschen aus Lateinamerika stellt ein weiteres Beispiel dar. Utopisch wirken solche Vorstellungen nur aus dem einen Grund, weil damit nicht nur die organisierte Kriminalität, sondern auch Rüstungsunternehmen und Sicherheitspolitiker einen wesentlichen Teil ihrer Spielräume und Geschäftsgrundlage verlieren würden, die leider das Gefüge der Europäischen Union deutlich stärker prägen als ihre vermeintlichen Werte und Legitimationsprobleme. Dass in der aktuellen Diskussion angesichts des Dramas im Mittelmeer solche Positionen jedoch kaum zu finden sind, liegt auch an der vorschnellen Idealisierung der Operation Mare Nostrum als Seenotrettung. Dass Menschen ihr Leben riskieren müssen, um Europa zu erreichen, kann nicht hingenommen werden. Wir bleiben mit unserem dritten Artikel beim Thema Militarismus und haben hier einen Artikel von German Foreign Policy, also den Informationen zur deutschen Außenpolitik, uns ausgesucht. Dieser erschien am 10. Juni und heißt Milliarden für europäische Kriege. Die deutsche Verteidigungsministerin kündigt milliardenschwere Rüstungsprojekte an. Und ja, hier wird genau sichtbar, was oftmals also ein bisschen übersehen wird. Es wird so getan, als ob irgendwie die EU am Gängeband der USA wären. Wenn man sich aber die Rüstungsprojekte der EU ansieht und insbesondere der BRD und Frankreich, dann entsteht ein ganz anderes Bild, das eben dann gemeinsam gegangen wird, wenn es ein gemeinsames Interesse gibt und manchmal nicht. Wie das bei den Rüstungsprojekten aussieht, wird der folgende Artikel nun beleuchten von German Foreign Policy. Milliarden für europäische Kriege. Die deutsche Verteidigungsministerin kündigt neue milliardenschwere Rüstungsprojekte an und zielt auf eine größere militärische Eigenständigkeit Deutschland und der EU gegenüber den USA. Wie Ursula von der Leyen am gestrigen Dienstag mitteilte, wird die Bundeswehr als Ersatz für ihre Patriot-Luftabwehrbatterien das Flugabwehrsystem MEADS kaufen. Es wird von einem Konsortium unter starker deutscher Beteiligung hergestellt, während die Patriot-Systeme komplett aus den Vereinigten Staaten importiert werden mussten. Die Kosten werden auf rund 4 Milliarden Euro geschätzt. Weitere 4 Milliarden Euro sind bereits investiert worden. Deutschland erlangt mit MEADS größere sicherheitspolitische Souveränität, erklärt ein CSU-Militärpolitiker. Zudem wird die deutsche Marine 4 Mehrzweckkampfschiffe MKS 180 erhalten. Kosten ebenfalls 4 Milliarden Euro. Mit ihnen werden Kriege fernab des eigenen Landes schlagkräftiger und länger geführt werden können als bisher. Weitere Rüstungsprojekte, wie ein deutsch-französisches Kampfpanzerprojekt, dienen der Verschmelzung der EU-Waffenindustrie oder zielen wie die Eurodrohne darauf ab, von US-Waffenschmieden unabhängiger zu werden. Mit derlei Unabhängigkeitsbestrebungen bringen Beobachter den Absturz eines Militärtransporters vom Typ Airbus A400M Anfang Mai in Verbindung. MEADS statt Patriot. Die Bundeswehr wird das Flugabwehrsystem MEADS, Median Extended Air Defense System, beschaffen. Dies hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen am gestrigen Dienstag bestätigt. Die Entscheidung gilt wegen ihres finanziellen Volumens wie auch wegen ihrer rüstungspolitischen Tragweite als eine der bedeutendsten der gegenwärtigen Legislaturperiode. Die künftigen Kosten des Vorhabens werden auf gut 4 Milliarden Euro geschätzt. Weitere 4 Milliarden sind bereits in das Projekt investiert worden, darunter 1 Milliarde aus der Bundesrepublik. MEADS wird von einem Konsortium aus der deutschen Filiale des europäischen Rüstungsunternehmens MBDA mit Sitz in Schrobenhausen, Bayern, MBDA Italien und dem US-Konzern Lockheed Martin entwickelt. Der US-Konkurrent Raytheon, dessen Luftabwehrsystem Patriot gegenwärtig von der Bundeswehr genutzt wird und der den deutschen Streitkräften eine Weiterentwicklung des Produkts verkaufen wollte, geht leer aus. Das neue System soll spätestens im Jahr 2025 bereitstehen. Dann endet die vorgesehene Betriebsdauer der Patriot-Batterien der deutschen Streitkräfte. Sicherheitspolitisch souverän. Mit der Entscheidung für MEADS setzt Berlin seine bisherige Linie fort, die deutsch-europäische Rüstungsindustrie gegenüber der US-amerikanischen zu stärken. Zwar ist mit Lockheed Martin, einem US-Konzern, an der Entwicklung des Projekts beteiligt, doch urteilen Experten bereits vor Jahren, gerade MEADS, zurzeit das einzige großdimensionierte Rüstungsprojekt transatlantischer Art, sei eine von wenigen Möglichkeiten für deutsche Unternehmen, vom Technologieaustausch mit den USA in diesem Bereich zu profitieren. Gegenüber dem Kauf modernisierter US-amerikanischer Patriot-Batterien bietet MEADS Berlin zudem die Möglichkeit, moderne Sensortechnik im eigenen Land herzustellen und weiterzuentwickeln. Verteidigungsministerin von der Leyen hatte die Sensortechnik vergangenes Jahr zur Schlüsseltechnologie erklärt. Für den Ausbau der deutsch-europäischen Eigenständigkeit gegenüber den USA in der Rüstungsindustrie nimmt die Regierung erhebliche Risiken in Kauf. Raytheons Patriot-Raketen sind erprobt. MEADS hingegen beinhaltet erhebliche Entwicklungsrisiken. Dafür garantiert es, erklärt der CSU-Verteidigungsminister Florian Hahn, sicherheitspolitische Souveränität. Europäische Entscheidungen. Das Bemühen, eine von den USA so weit wie möglich unabhängige Rüstungsindustrie aufzubauen, steht auch hinter dem jüngsten Beschluss, eine eigene europäische Drohne zu produzieren. Am 18. Mai haben Verteidigungsministerin von der Leyen und ihre Amtskollegen aus Frankreich und Italien diesbezüglich eine Absichtserklärung unterzeichnet. Nun soll eine Studie in Auftrag gegeben werden, die gut 60 Millionen Euro kosten und bis Ende 2017 klären will, welche Fähigkeiten die Eurodrohne besitzen soll. Offiziell heißt es, sie werde bewaffnungsfähig sein. Die Bundeswehr fordert ausdrücklich die Beschaffung von Kampfdrohnen. Spätestens 2025 sollen sie eingesetzt werden können. Bis dahin ist die Bundeswehr darauf angewiesen, übergangsweise israelische Heron, also Raya, oder US-amerikanische Drohnen Predator, also Raubtier, oder Reaper, Sensemann, zu beschaffen. Perspektivisch müsse Europa jedoch über eine eigene Drohne verfügen, unabhängig von den USA, erklärt von der Leyen. Ziel der Eurodrohne ist, dass wir europäisch selbst entscheiden, was wir aufklären, wo wir die Eurodrohne einsetzen und wie wir die Eurodrohne einsetzen. Mit Spanien und Polen haben zwei weitere EU-Staaten bereits zugesagt, sich künftig an dem Projekt zu beteiligen. Panzer gegen Russland. Während Berlin die militärtechnische Eigenständigkeit gegenüber den USA ausbaut, stärkt es zugleich die Verschmelzung der europäischen Rüstungsindustrie. So stellt die Panzerschmiede Krauss-Maffei-Wegmann für Mitte Juli die Unterzeichnung einer Fusionsvereinbarung mit dem französischen Panzerbauer Nexter in Aussicht. Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen ist im Sommer 2014 beschlossen worden. Im Frühjahr hat Paris die formellen Voraussetzungen dafür geschaffen. Beide Firmen sind annähernd gleich groß und kommen zusammen auf einen Jahresumsatz von rund 2 Milliarden Euro bei mehr als 6.000 Mitarbeitern in Deutschland und Frankreich. Die Fusion ist in Berlin aufgrund von Befürchtungen, Paris könne sich in dem Projekt als stärker erweisen als die deutsche Seite, nicht unumstritten gewesen, wird nun aber befürwortet, unter anderem weil Frankreich bei Waffenlieferungen ins Ausland, abseits von EU oder NATO, wesentlich großzügiger als Deutschland sei, wie es in der Wirtschaftspresse heißt. Krauss-Maffei-Wegmann und Nexter sollen nach ihrer Fusion beginnen, einen neuen Kampfpanzer zu entwickeln, der den deutschen Leopard 2 ablösen wird. Ziel ist es, unter anderem gegen eine russische Panzerneuentwicklung bestehen zu können, die gegenwärtig in Arbeit ist. Zuletzt hatten Militärexperten gefordert, für die etwaige Bekämpfung des russischen Modells Uranmunition zu beschaffen. Größere Durchhaltefähigkeit. Mit Paris will Berlin künftig auch im Weltall militärisch kooperieren. Wie das Verteidigungsministerium bestätigt, plant die Bundesregierung, sich mit 210 Millionen Euro an dem französischen Satellitenaufklärungssystem CSO zu beteiligen. Zwei solche Satelliten werden bereits gebaut. Einer soll im kommenden Jahr in Betrieb genommen werden. Ein dritter ist inzwischen geplant. Ihn will Berlin zu rund zwei Dritteln finanzieren und sich damit zugleich Zugriff auf die anderen beiden Satelliten sichern. Dies sei zur Deckung des weiteren Bedarfs der Bundeswehr an elektrooptischen Satellitenbildern unumgänglich, heißt es im Verteidigungsministerium. Ob es auch bei den vier Mehrzweckkampfschiffen MKS 180, deren Beschaffung für 4 Milliarden Euro von der Leyen gestern ebenfalls angekündigt hat, zu deutsch-französischen Kooperation kommt, ist unklar. Entwicklung und Bau des MKS 81 würden europaweit ausgeschrieben, heißt es beim Bundesverteidigungsministerium. Das Schiff solle in der Lage sein, Ziele in der Luft sowie über und unter Wasser zu bekämpfen, einen 20 Kilometer weiten Schutzschirm für andere Kriegsschiffe zu schaffen, Landziele zu beschießen und Landeinsätze operativ zu führen. Laut Verteidigungsministerium bietet es Raum für mehrere Besatzungen, wodurch eine deutliche Verlängerung des Einsatzes ermöglicht und die Durchhaltefähigkeit erhöht wird. Prestigeprojekte. Die entschlossene Fokussierung Berlins auf eigenständige deutsch-europäische Rüstungsprojekte führt nicht nur zu hohen Kosten, sondern bereits jetzt offenbar zu Todesopfern. So sind Berichten zufolge Triebwerksprobleme die Ursache für den Absturz eines Militärtransporters vom Typ Airbus A400M Anfang Mai bei Sevilla gewesen, bei dem vier Menschen zu Tode kamen. Ursprünglich hatte Airbus erprobte Triebwerke eines kanadischen Herstellers einbauen wollen. Doch, um die Abhängigkeit von Herstellern aus Übersee zu vermeiden, favorisierten die an dem Prestigeprojekt beteiligten europäischen Regierungen ein heimisches Konsortium, um künftig gemeinsam das größte Propellertriebwerk der Welt bauen zu können, heißt es. Weil die Mitglieder des Konsortiums noch nie zusammengearbeitet hätten, sei es schon bald zu großen Schwierigkeiten gekommen. Dennoch hielt und hält Berlin an den Planungen fest. Die Fähigkeit, Kriege in Zukunft unabhängig von den Vereinigten Staaten führen zu können, gilt als unverzichtbar. Welches Ausmaß diese europäischen Kriege haben werden, zeigt der Umfang der aktuellen Rüstungsprojekte an. Vom Militarismus kommen wir zum Tarifrecht, zum Recht auf Streik. Historisch hängt dieses ja gar nicht so wenig zusammen, da vor dem Ersten Weltkrieg eigentlich der Plan der radikalen Gewerkschaften, der anarcho-syndikalistischen entstehenden Gewerkschaften, der Basisgewerkschaften war, wenn es zu einem größeren Krieg kommen sollte, in Generalstreik zu treten und eben halt diesen Krieg zu stoppen. Dieses scheiterte, da die SPD-geführten Gewerkschaften brav mitmarschiert sind im nationalen Taumel in den Ersten Weltkrieg. Und nun zur Zeit entstehen gerade wieder kleinere, radikalere Gewerkschaften, die streikfreudig sind, die also dem nationalen Produktionswahn ein bisschen im Weg stehen könnten, ohne diese jetzt hier heroisieren zu wollen. Und da gibt es nun ein hübsches Gesetz, dieses nennt sich Tarifeinheitsgesetz, und mit diesem Gesetz befasst sich ein Artikel außer Analyse und Kritik. Die Analyse und Kritik ist am 19. Mai erschienen und am 22. Mai diesen Jahres hat der Bundestag genau dieses Gesetz beschlossen. Und dieser Artikel, Streik als Privileg, gegen das geplante Tarifeinheitsgesetz regt sich Widerstand, ist somit von der Hoffnung her, dass es Widerstand gibt, etwas überholt vielleicht, macht allerdings eine europäische Perspektive auf, wo sonst noch Streikrechte beschnitten werden. Die Erklärung linke Hauptamtliche in Verdi erinnert an eine drastische Einschätzung des ehemaligen ÖTV-Vorsitzenden Heinz Klunke. Dieser sagte in den 1970er Jahren, wo ein Streik reglementiert oder gar verboten ist, handelt es sich um reine Diktaturen. Der Verweis in der Verdi-Erklärung kommt nicht von ungefähr, denn aktuell versucht die Bundesregierung, das Streikrecht zu reglementieren. Besonders bitter, der DGB-Vorstand und ein großer Teil seiner Einzelgewerkschaften stimmen dem von der Bundesministerin Andrea Nahles, SPD, in den Bundestag eingebrachten Tarifeinheitsgesetz sogar zu. Danach soll ein Tarifvertrag nur dann Anwendung im Betrieb finden, wenn die vertragsschließende Gewerkschaft die Mehrheit der Mitglieder hat. Spartengewerkschaften, die nur ein bestimmtes Segment der Beschäftigten vertreten, wären nicht mehr tariffähig und hätten keine Verhandlungsmacht mehr. Sollte das Gesetz wie geplant im Sommer in Kraft treten, wären Gewerkschaften wie der Gewerkschaft der Lokführer GDL die Hände gebunden. Die GDL hat bereits eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht angekündigt. Ihr aktueller Arbeitskampf, der sich Anfang Mai mit einem fast einwöchigen Streik nochmal verschärft hat, steht bereits im Schatten der Tarifeinheit, bevor das Gesetz überhaupt in Kraft tritt. Der Bahnvorstand setzt auf eine Zermürbungstaktik und will den Konflikt in die Länge ziehen, bis das Gesetz der GDL Grenzen setzt. Politik und Medien wiederum nutzen den Ausstand bei der Bahn, um Stimmung für eine weitere Einschränkung des Streikrechts zu machen. Unter dem Motto Hände weg vom Streikrecht rief ein Bündnis linker GewerkschafterInnen am 18. April zu einer bundesweiten Demonstration nach Frankfurt am Main auf. Die anarcho-syndikalistische Basisgewerkschaft FAU brachte mit ihren schwarz-roten Bannern Farbe in die Demonstration. Die Fahnen der Lokführergewerkschaft GDL waren indes weder so bunt noch so zahlreich vertreten. Dennoch wurden die LokführerInnen in Frankfurt besonders freundlich begrüßt. Schließlich hat die Gewerkschaft in den vergangenen Wochen gezeigt, dass es durchaus möglich ist, einen Streik zu organisieren, der auch gesellschaftlich wahrgenommen wird. Trotz der kämpferischen Stimmung war die Demonstration zahlenmäßig enttäuschend. Dass lediglich 700 KollegInnen für die Verteidigung des Streikrechts demonstrierten, lag auch an den im DGB organisierten Einzelgewerkschaften. Keine der Gewerkschaften, die sich gegen das Tarifeinheitsgesetz positioniert haben, rief zur Demonstration auf. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, unterstützt gemeinsam mit der Gewerkschaft Nahrungsgenuss Gaststätten, NGG, immerhin eine von Verdi initiierte Unterschriftensammlung gegen das Gesetz. Obwohl sich die Dienstleistungsgewerkschaft seit Jahren klar gegen die Tarifeinheit ausspricht, ist diese Frage organisationsintern umstritten, wie Erdogan Kaya von der linken Basisgruppe Verdi Aktiv auf einer Berliner Mobilisierungsveranstaltung für die Demonstration erklärte. So wurde etwa die Tarifeinheitsinitiative von Verdi-GewerkschafterInnen bei der Lufthansa unterstützt. Dennoch stellen die GegnerInnen der Gesetzesinitiative bei Verdi die Mehrheit. Anders sieht dies in der IG Metall aus. Daher erhielt in Frankfurt das IG Metall-Mitglied Christian Bossewein aus München besonders viel Applaus, als er die Tarifeinheitsinitiative als großen Angriff auf das Streikrecht im europäischen Rahmen bezeichnete. Tatsächlich wird das Streikrecht nicht nur durch das Tarifeinheitsgesetz angegriffen. Weitgehend unbemerkt von einer breiteren Öffentlichkeit versuchen die internationalen Kapitalverbände in den Gremien der Internationalen Arbeitsorganisation ILO das Streikrecht als Bestandteil der Koalitionsfreiheit im IAO-Übereinkommen 87 grundsätzlich in Frage zu stellen. Die deutschen Unternehmerverbände sind daran aktiv beteiligt. Hatte die Unternehmerlobby sich in den Vorjahren noch damit begnügt, gegen ein umfassendes und unbegrenztes Streikrecht zu agieren, stellt sie jetzt die Existenz eines internationalen Rechts auf Streik überhaupt in Frage, kommentiert Jochen Gester in der Märzausgabe der Sozialistischen Zeitung diesen Vorstoß. Die IAO-Richtlinien wirken sich auf die Rechtsprechung der Gerichte auch in Deutschland aus. Der DGB befürchtet Verschlechterungen und hat eine Kampagne Streikrecht im Übereinkommen 87 verteidigen gestartet. Mittlerweile sind in vielen europäischen Ländern Einschränkungen des Streikrechts in Kraft oder in Vorbereitung. So schreibt das italienische Streikrecht vor, dass Bahngewerkschaften Ausstände mindestens 5 Tage vorher ankündigen müssen. Zudem muss die Gewerkschaft eine Grundversorgung garantieren. Während des Berufsverkehrs müssen Züge fahren. Solche Vorstellungen finden sich auch im Positionspapier für ein modernes Streikrecht, Koalitionsfreiheit sichern, Daseinsvorsorge sicherstellen, der CSU. Sollten diese Pläne realisiert werden, wäre das Streikrecht nur noch formal vorhanden, aber in der Praxis ausgehebelt und unwirksam, heißt es in einer Erklärung von Verdi Bayern. In Griechenland sorgt die Austeritätspolitik der Troika nicht nur für eine massive Verarmung der Bevölkerung, sondern auch für eine Aushebelung von Tarif- und Gewerkschaftsrechten. In Spanien sind zahlreiche GewerkschafterInnen von langen Gefängnisstrafen bedroht, weil sie sich an Streikposten beteiligt hatten. Ausgangspunkt der dortigen Repression gegen GewerkschafterInnen war der landesweite Streik im März 2012. Er wurde europaweit von linken Gruppen unterstützt. In Deutschland entstand in der Folge das M31-Netzwerk, das einen Aufruf zur Unterstützung eines europaweiten Generalstreiks verfasste. Es wäre an der Zeit, die Diskussion über die europaweite Verteidigung von Streik- und Gewerkschaftsrechten weit nach oben auf die Tagesordnung zu setzen. Thank you. Abschließend wenden wir uns dem TTIP zu, dem transatlantischen Handelsabkommen. Und hier vermeldete Compact am 8. Juni, dass inzwischen 2 Millionen EU-Bürger gegen dieses Handelsabkommen unterschrieben haben. Diese selbstorganisierte europäische Bürgerinitiative hatte so eine enorm große Zustimmung bei der Bevölkerung. Und eigentlich ist dieses mitteleuropäische Bürgerinitiativen zu gründen, um die Entscheidungen der Europäischen Kommission zu beeinflussen, so ein basisdemokratisches Feigenblatt, das ja die EU eingeführt hat. Und gleich bei dem ersten Versuch, eine größere europäische Bürgerinitiative zu gründen, nämlich diese gegen TTIP, hat die EU-Kommission dieses nicht anerkannt. Und so gibt es eine selbstorganisierte europäische Bürgerinitiative. Und hier haben bereits 2 Millionen Menschen unterschrieben. Und ein weiteres demokratisches Feigenblatt ist ja das EU-Parlament. Dieses kann Vorschläge der Europäischen Kommission, was im Endeffekt ja die Regierungen der einzelnen Länder, also BRD, Frankreich, etc. in der EU sind. Und eigentlich sollte jetzt am Mittwoch auch zu TTIP das EU-Parlament einen Vorschlag unterbreiten. Und hierzu haben wir einen Artikel von Telepolis, einen kurzen für euch, und zwar EU-Parlament, Abstimmung zu TTIP verschoben. EU-Parlament, Abstimmung zu TTIP verschoben. Zahlreiche Änderungsanträge machen Abstimmungsergebnis unvorhersehbar. Ab 8 Uhr wird am Mittwoch im EU-Parlament über TTIP, das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA, diskutiert. Die für Mittag vorgesehene Abstimmung findet jedoch nicht statt. Parlamentspräsident Martin Schulz hat am Dienstag kurzfristig entschieden, die für Mittwochmittag anberaumte Plenarabstimmung über die Empfehlung des Parlaments an die EU-Kommission hinsichtlich der TTIP-Verhandlungen auf einen nicht näher beschriebenen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Begründet wurde die Verschiebung mit den vorliegenden 116 Änderungsanträgen zum Bericht, welche Schulz zur weiteren Aussprache und Abstimmung an den Ausschuss für internationalen Handel, INTA, zurückverwies. Mit den Abstimmungen wollte das Parlament ursprünglich ein starkes Zeichen setzen, um die europäischen Interessen bei den Verhandlungen durchzusetzen. Die Äußerungen des Parlaments und seiner Abgeordneten sind jedoch für die EU-Kommission, welche die Verhandlungen mit den USA unter der Leitung der Mitgliedstaaten führt, nicht verbindlich, sondern haben nur Empfehlungscharakter. Im Handelsausschuss INTA, der am 15. und 16. Juni in Brüssel das nächste Mal zusammentritt, wolle man die Arbeit an der Entschließung zu TTIP fortsetzen, erklärte der Berichterstatter und Ausschussvorsitzende Bernd Lange. Das Europäische Parlament könne den TTIP-Verhandlern nur dann eine starke Botschaft übermitteln, wenn die Resolution des Parlaments von einer breiten Mehrheit der Abgeordneten für die TTIP-Entschließung unterstützt würde, solange der sich offensichtlich der gewünschten klaren Mehrheit am Tag vor der Abstimmung nicht mehr sicher war. Da die Verhandlungen zwischen der EU-Kommission und den USA jetzt nicht ruhen, bis sich die abwechselnd in Straßburg und Brüssel tagenden EU-Parlamentarier auf eine Entschließung einigen konnten, stellt sich die Frage, ob die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten, welche die Verhandlungen über die Kommission als ausführendem Organ steuern, jetzt nicht die Gelegenheit nutzen und sich bei den TTIP-Verhandlungen schneller über die strittigen Punkte verständigen, als das Parlament seine Entschließung vorlegen kann. Die Aussagen der Bundeskanzlerin im Schloss Elmenau deuten darauf hin, dass man es bei TTIP jetzt eilig hat, nicht zuletzt, um damit vor dem US-Wahlkampf einen Punkt erreicht zu haben, von welchem aus es kein Zurück mehr geben kann. Das war der linke Medienspiegel und alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blogsport.de. Tschö.